WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Sorry, ihr Lieben. Kleine Verspätung, aber da sind wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute auch freie Themennacht. Ihr könnt gerne zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute, das heißt Onur. Onur ist 21. Hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Onur. Schön, dass du da bist. Ja, ich wollte mit dir heute über das Thema mit dem Anschlag im türkischen Flughafen reden. Ja, sehr schlimm. Heute Abend passiert viele sehr Tote. Schlimm. Ja. Bist du türkischer Abstammung? Ich bin türkischer Abstammung. Ja. Meine Familie lebt in der Türkei, also jetzt nicht in Istanbul, sondern in Nevşehir, das ist in Anatolien. Ja. Aber ich bin, also wir, sag ich mal, als Türken in Deutschland sind sehr schockiert. Ja, alle sind schockiert. Wir sind auch alle schockiert. Es ist ja ein, also wir haben, ich habe gerade die Zahlen in den Nachrichten nochmal gehört, um die 30 vermutet man oder ist sicher schon, dass es über 30 Todesopfer gibt, viele Verletzte, Schwerstverletzte. Und man weiß noch nicht, wer es war. Es gibt noch keine Bekenneräußerungen oder dergleichen. Also ich habe bei CNN Türk, genau so heißt der Sender, habe ich eine Reportage gesehen. Da hat der Reporter gesagt, es könnte entweder die PKK handeln oder der IS. Gut, das sind noch Mutmaßungen, man weiß es nicht. Richtig, ja. Genau. Glaubst du denn, oder kann man das gar nicht, verbietet einem diese schlimme Tat der Spekulationen zu äußern? Also ich finde es schlimm und man kann spekulieren, klar, aber meistens sagt dann ja oder gibt sich der IS dann bekannt, dass die IS waren oder PKK. Mhm. Es ist jetzt schon der 5. Anschlag in der Türkei. Ganz schlimm. Schon sehr, ja, ganz schlimm, ja. Ganz schlimm. Vor allem, wir haben aktuell den Ramadan-Monat. Mhm. Kennst du es vielleicht oder hast du gehört? Natürlich. Das ist das gehört einer von den 5 Säulen. Ja, also, wenn das der IS ist, ne, das ist ja der Islamische Staat, dann müssen sie wissen, vor allem in diesem Monat sowas zu tun, ist echt bitter und ja, es ist einfach blöd. Es ist immer ungeheuerlich und widerspricht den Grundsätzen des Islams. Das dann aber noch in dieser Zeit zu machen, ist dann setzt dann noch einen drauf. Genau. Was glaubst du, warum diese Terroristen sich den Flughafen ausgesucht haben? Weil es ist ja der Tourismusbranche, also die viele Touristen, die jetzt in die Türkei und der CNN-Reporter hat gesagt, es geht einfach nur darum, es sollen wenig Touristen in die Türkei kommen. Mhm. Das heißt, sie wollen die Türkei unterkriegen, finanziell. Mhm. Und eine gewisse Wirkung hatte das ja schon. Ich habe neulich eine Reportage im Fernsehen gesehen, dass gerade in der türkischen Riviera ganz viele Hoteliers beklagen, dass keine Touristen mehr kommen, weil die Touristen offensichtlich Angst haben, dass irgendwas passieren könnte. Richtig, genau. Und mein Chef war jetzt vor kurzem in der Türkei für 2 Wochen und er sagte immer, jetzt Ende Mai war er da, er sagte immer, wenn wir da waren, war das Hotel komplett ausgebucht und es waren nicht mal 500 Leute im Hotel, hat er gesagt. Mhm. Die Hotelmitarbeiter müssten zwangspausiert werden, weil sie nichts machen könnten und das ist sehr schlimm. Und jetzt kommt ja auch noch unser Zuckerfest, das ist ja der Tag nach dem Ramadan. Genau. Und es könnte auch in, sag ich mal, dieses, also Türkei lebt ja auch von Reisebusverkehr oder Fernbusverkehr. Und es könnte auch in so einem, also im Türkischen heißt das Otogar, also so ein Terminal für Busse. Warum sie jetzt den Flughafen genommen haben, denke ich, weil da einfach mehr Leute drin. Ja, und es schreckt natürlich enorm ab. Jeder denkt jetzt, oh Gott, wenn es in Istanbul im Flughafen schon so einen Terroranschlag gibt, dann kann es in jedem anderen Flughafen auch passieren. Ich glaube, das ist psychologische Kriegsführung auch. Ja, Und du hast völlig recht, ich kenne diese Bus-Terminals in der Türkei auch, da sammeln sich ja auch Tausende von Menschen unter Umständen richtig, an großen Stellen, wo man auch ein großes Unheil anrichten kann. Hattest du persönlich jetzt auch eine Reise geplant im Sommer in die Türkei? Ich habe 3 Wochen Urlaub von meinem Chef bekommen und ich werde 3 Wochen auch in die Türkei fahren, zu meiner Familie nach Nevşehir. Ja. Aber ich habe auch zu meinem Onkel gesagt, kannst du mich bitte mal nach Istanbul mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn wir immer mit dem Auto von Deutschland aus fahren, fahren wir nur über die Brücke und das ist dann für mich Istanbul, das reicht aber nicht. Mhm. Ich wollte einfach nur meine Kultur kennenlernen, wie Istanbul wirklich ist. Mhm. Die vielen Sehenswürdigkeiten, aber Domian, ich habe jetzt echt so langsam Angst und sage, gehst du wirklich dahin? Also klar, jetzt. Achso, du warst persönlich noch nie in Istanbul. Nein, ich war noch nie als Türke in Istanbul. Und hast jetzt sogar du hast Angst, ja, was heißt sogar du? Auch du hast Angst, dorthin zu gehen, dass richtig. Vielleicht irgendwas geschehen könnte, ja? Genau. Ja, also ich kann das auch verstehen. Also mir ging es genauso. Der eine oder andere würde sagen, ja, ich sag mal so Anschläge oder so, kann ja überall passieren. Aber ne, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich sag mal, die Deutschen sagen auch, Türkei lassen wir jetzt erstmal, also bis es wieder so langsam sicher ist. Also Türkei geht, wenn es so weitergeht, den Bach hinunter, weil einfach Türkei von der Tourismusbranche lebt, mhm. Ne? Natürlich, gerade die großen Metropolen oder Zonen am Meer leben ja alle vom Tourismus. Richtig. Und ich als Türke, wie gesagt, habe Angst selbst. Also in meinem Land würde ich schon fahren, aber jetzt Istanbul oder die großen Städte würde ich zurzeit vermeiden, weil ich einfach nur große Angst habe. Und ich bin nicht der Einzige. Ja. Wahrscheinlich geht es nicht nur Touristen so, sondern auch vielen türkischstämmigen Menschen. Richtig, genau. Dass sie sich genau überlegen, wann fahre ich wohin. Richtig, genau. Es ist einfach nur schockiert, dass es jetzt schon der 5. Anschlag ist. Ja. Das ist schon echt heftig. Mhm. Und die Terroristen, also ich weiß nicht, ich hoffe, irgendwann werden die so gestoppt, aber ich sehe da irgendwie, also ich weiß es nicht, also... Ich habe einfach nur Angst. Das ist einfach nur traurig. Ich habe auch große Sorge, dass es noch weiter und noch schlimmer sich entwickeln wird in der Türkei. Ja. Aber auch hier in Westeuropa oder gar in Deutschland. Ja. Lieber Uno, danke für deine Meinungsäußerung. Und wenn du dann in die Heimat deiner Vorfahren und deiner Verwandten fährst, im Sommer wünsche ich dir alles Gute und einen schönen Aufenthalt. Ja. Und ich wollte noch was sagen. Mhm. Jetzt wegen der Sicherheit in so einem Flughafen. Mhm. Also das ist jetzt bis jetzt in Deutschland, sag ich mal, nichts passiert ist oder das hängt auch von den Sicherheitsmaßnahmen. Ich denke, dass die Flughäfen, sag ich mal, in Deutschland besser von Personal her besser gesichert sind als in der Türkei. Weil das weiß ich nicht. Ja, bitte? Also ich vermute es, weil ich denke, dass die deutsche Polizei mehr so mehr die Augen öffnet und mehr so mehr sicher rangeht an die Geschichte. Mhm. Aber die Türkei muss auch wirklich auch an seiner eigenen Personal arbeiten, sage ich mal. Ne? Ja, also vielleicht weniger Schwule verprügeln bei Demonstrationen richtig. In Istanbul und dafür mehr Polizisten in den Flughafen beordern. Ja, richtig. Das finde ich auch. Mein Lieber. Und ich wollte von dir ein Autogramm haben. Sehr gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Du legst auf wegen deiner Anschrift. Ja. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Hier ist Hansi. Hansi ist 55. Guten Morgen, Hansi. Guten Morgen, Domian. Hallo, hallo. Weswegen rufst du an? Ich habe das Problem, ich bin schon immer viele Jahre bisexuell. Seit wie vielen Jahren? Schon immer, also seit ich 17 bin, ne? Ah, okay. Mhm. Ja, bin verheiratet, habe 2 Kinder. Mhm. Und jetzt habe ich da einen jungen Mann kennengelernt. An der Arbeit, einen Arbeitskollegen. Mhm. Und in den habe ich mich irgendwie ein bisschen verliebt. Wie alt ist denn der junge Mann? 29. 29? Ja. Du bist verheiratet, hast 2 Kinder. Die Kinder sind schon etwas... Erwachsen. Erwachsen. Bin ich ein Opa. Du bist ein Opa, ah ja. Ja, ja. Wissen deine Kinder, weiß deine Frau, nein. Dass du bisexuell... Nein. Nein, weiß keiner was. Wer weiß es denn überhaupt? Nur er, der Junge jetzt hier. Das ist der Einzige, der das bis jetzt weiß. Achso, es gab auch früher keinen Vertrauten, dem du das mal erzählt hast, mit dem du dich beraten. Wie viele Jahre bist du verheiratet? 34. Bist du denn in diesen 34 Jahren deiner Frau treu geblieben? Nein. Nein? Nein. Du hast Sex mit Männern gehabt? Ja. Auch mit Frauen? Nein, nur mit Männern. Und wo hast du diese Männer kennengelernt und wie hast du sie kennengelernt? Ja, in der Sauna, in Kassel, da gibt es extra eine Sauna dafür. Schwulensauna. Mhm. Und Parkplätze und sowas. Parkplätze? Ja, so, also so, ja, Schwulentreffs an der Autobahn oder genau, sowas. Genau, ja. Mhm. Aber das war dann immer nur so schneller Sex? Genau. Du hast in diesen 34 Jahren keine Parallelbeziehung zu einem Mann gehabt? Nein, nie, nein. Und du hast dich nie in einen Mann irgendwie mal verliebt? Ja, schon, aber dann habe ich mir immer gedacht, nee, das hat eh keinen Sinn oder so weiter und so fort, und dann habe ich das gelassen. Dann habe ich mir auf den Kopf geschlagen, der ist eh nichts, und dann war es das eben. Ja, in diesen 34 Jahren, wenn du, kannst du sagen, mit wie vielen Männern du Sex hattest? Oh, schon eine ganze Menge. Wie viel, das kann ich nicht sagen, aber schon eine ganze Menge. Also wir reden über eine beachtliche Zahl. Genau. Hast du dich immer geschützt? Ja, natürlich. Immer nur mit Gummi. Was haben denn diese Aktionen mit deinem Gewissen, deiner Frau gegenüber gemacht? Ja, am Anfang hast du vielleicht das Gewissen, und wenn die Sache dann vorbei ist, dann war es wieder gut. Ja, ich hatte vielleicht das Gewissen gegenüber meiner Frau, dass ich das gemacht habe, dass ich jetzt mit meinem im Bett war. Und dann, wenn ich dann nachher dann zu Hause war, dann habe ich das wieder verdrängt und dann war das schlechte Gewissen weg. Verstehe. Wie zwei abgespaltete Persönlichkeiten. Genau, genau. Aber es sind eben nicht zwei Persönlichkeiten. Hansi ist Hansi. Genau. Was glaubst du, was deine Frau sagen würde, wenn die das jetzt erfahren würde? Würde sich trennen, mit Sicherheit. Ja, zu Recht. Ja, natürlich. Es wäre für die Frau eine Katastrophe. Das ganze Leben, die ganze Ehe würde zusammenkrachen. Wie ist denn eure Ehe? Oh, eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und läuft sexmäßig noch was? Ja. Mit Spaß auch deinerseits? Ja, auch, ja. Oder denkst du dann an die Jungs? Nein, auch, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, dann denke ich an eine Frau dann nur, nicht an die Jungs. Also du bist ein klassisch bisexueller Mann. Genau. Der scharf auf Frauen ist und scharf auf Männer. Ganz genau. Jetzt hast du dich in 29 Jahren Arbeitskollegen verknallt. Genau. Wie lange läuft das schon? Das Verknalltsein? Halbes Jahr. Weiß er das? Nein. Nein? Nein. Wir haben uns zwar drüber unterhalten, über Bisexualität und so weiter und so fort, aber dass er jetzt direkt eher gemeint ist, das weiß er nicht. Was hat er denn gesagt zum Thema Bisexualität? Ja, ja, in Ordnung, und du bist ja verheiratet. Ja, natürlich, ja. Mehr hat er nicht zugesagt, ne. Ja gut, aber du wolltest doch wahrscheinlich rauskitzeln, ob er irgendwie eine Ader dazu hat. Ja, sein nach dem, wie er sich bewegt und benimmt und so weiter und so fort. Danach habe ich gedacht, ja, könnte so sein. Könnte so sein, aber du weißt es nicht. Genau, wissen tue ich nicht. Ne? Und du weißt doch nicht, ob er zum Beispiel mit einer Frau zusammen ist oder mit einem Mann vielleicht sogar zusammen ist. Ja, mit einer Frau zusammen. Er ist mit einer Frau zusammen? Ja, ja. Ja. Was ist denn jetzt dieses Mal so stark oder so anders, dass du sagst, ich bin jetzt richtig verliebt und ich beschäftige mich innerlich damit auch? All die vielen Jahrzehnte ist das ja nicht so gewesen. Genau. Naja, ich weiß nicht, wie ich mich dann verhalte. Wenn ich ihn darauf ansprechen sollte und er vielleicht ja sagt, dass das bei ihm auch so ist, dass ich vielleicht mich dann für ihn entscheiden würde oder so. Ich weiß es nicht. Mensch, Hans, ich habe ein ganz ungutes Gefühl, was du mit deiner Familie, mit deiner Frau gemacht hast. Ich finde, das müsstest du erstmal regeln. Ja, klar. Aber dieses Regeln bedeutet, würde einen tiefen Einschnitt in dein Leben bedeuten. Regeln bedeutet eigentlich, so wie ich es meine, dass du dich von deiner Frau trennen müsstest. Ja. Finde ich schon, weil du benimmst dich deiner Frau gegenüber nicht fair. Richtig. Du hast deine Frau wahrscheinlich über 100 Mal betrogen. Und du führst wirklich ein Doppelleben. Von diesem Doppelleben weiß deine Frau. Meinst du, dass sie so eine leichte Ahnung hat? Bisschen, ja, denke ich mal. Woher glaubst du, woher kommt das bisschen Ahnung? Vom SMSen oder so, vom Telefon, was man mal gelesen hat. Und hat sie dich darauf angesprochen? Ja, und da hab ich immer gesagt, immer verneint, wenn man gesagt hat, es ist nur Gespräche, sonst nichts. Mensch, wie fühlt man sich, wenn man sein ganzes Leben lang so ein Geheimnis mit sich herumträgt? Nicht gut. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Du lebst immer in einer Lüge. Das ist richtig. Und hast immer die Angst, dass das vielleicht auch irgendwie rauskommen könnte. Ganz genau. Umso erstaunlicher finde ich, dass du hier anrufst und mit mir sprichst. Du sagst deinen Namen nicht, natürlich, aber deine Stimme ist ja erkennbar. Na ja, klar, aber wir werden das jetzt hören. Ja, stimmt. Die Zeit schlafen die meisten. Letztendlich sind wir beide unter uns. Ja, ja, ich weiß. Mhm. Weißt du, Hansi, entschuldige, diese Geschichte mit dem jungen Mann, in den du verliebt bist, die finde ich eigentlich immer zweitrangig. Ich finde erstrangig, dass du vor deine Haustür kehren musst. Und wenn du gekehrt hast, dann kannst du alles machen, wozu du Bock hast. Dann würde ich den auch ansprechen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie eng ihr miteinander verbandelt seid. Nicht, dass es danach dann so kompliziert wird, dass ihr nicht mehr miteinander arbeiten könnt. Wie ist das? Ja, das weiß ich auch nicht. Das müsst ihr erstmal abschicken. Ja, du müsstest da ja auch nicht mit der Tür ins Haus fahren, sondern man kann sich ja mal verabreden, man kann mal ein Bier zusammen trinken gehen und dann mal ein bisschen reden und mal so gucken. Aber wie gesagt, was denkst du dir denn? Willst du bis ins hohe Alter weiter so verlogen, entschuldige, wenn ich das so sage, so verlogen leben? Eigentlich nicht, nein. Ja. Hast du das schon mal durchgespielt, dich von deiner Frau zu trennen? Nein. Eigentlich nicht. Die Gedanken habe ich ja nicht bisher. Was glaubst du, was deine Kinder dazu sagen werden, wenn sie es erfahren? Die werden auch geschockt sein. Wie alt sind die jetzt? Der Sohn ist 33 und die Tochter ist 28. Mhm. Also Hansi, du bist wirklich in einer extremen Zwickmühle, einer sehr komplizierten Situation, finde ich. Ja, klar. Würde dir der Abschied von deiner Frau leichter fallen, wenn du schon wüsstest, dass dieser junge Mann in dich verliebt ist? Ja, dann ja, vielleicht. Nehmen wir mal an, der würde sagen, ja, ich bin auch interessiert. Wäre das denn dann überhaupt eine Option für dich, deine Frau zu verlassen? Oder würdest du dann überlegen, das heimlich nebenher zu leben? Ich will vielleicht überlegen, heimlich nebenher zu leben. Das habe ich mir gedacht. Und dann ging es weiter mit einer noch größeren Lüge. Ja, natürlich. Ich finde, ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Deine Frau tut mir so leid. Stell dir mal vor, das würde jemand mit dir machen. Es tut mir deiner Frau gegenüber leid und es tut mir auch dann letztendlich auch für dich leid, weil du kein klares Leben führst. Und Es ist immer schlecht, wenn man sich verstecken muss. Immer. Das tut einem selbst nie gut. Ich würde dir eigentlich sehr wünschen, dass du einen Befreiungsschlag für dein Leben hinbekommst. Das wünsche ich dir. Ja, das wäre gut, ja. Und mit all den Konsequenzen, die natürlich hart sind, das ist mir klar. Ja, natürlich. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, Hansi. Okay. Ich kann dir gar nicht mehr sagen. Nein, das ist aber laut bei dir im Hintergrund. Ja, gerade nicht gekommen. Ah, okay. Lieber Hansi, in diesem Sinne, das ist meine Meinung dazu. Räume dein Leben auf, führe ein ehrliches Leben. Ja, das will ich tun. Ja, so einfach wird das jetzt nicht sein, aber vielleicht, dass du mal einfach ein bisschen nachdenkst in die Richtung. Genau. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist die Birte. Die Birte ist 44. Guten Morgen, Birte. Hallo. Hallo, Birte. Weswegen rufst du an? Also, ich rufe an, weil ich am Sonntag am Sterbebett eines Schwerbehinderten, so jung, mich verabschiedet habe. Mhm. Das war eine relativ besondere ein relativ besonderer Tag für mich. Ein Wechselbad der Gefühle. Welches Verhältnis hattest du zu diesem schwerbehinderten jungen Mann? Das ist der Sohn von einer sehr langen Freundin. Also ich kenne die schon seit Kindertagen. Mhm. Und der Junge oder der junge Mann ist am Sonntag gestorben? Das ist ein 13-jähriger schwerbehinderter, mehrfach schwerbehinderter Sohn, Junge gewesen, ja. Ja. Welche Behinderungen hatte er? Also er hatte eine Spastik. Er saß im Rollstuhl, im Schalenrollstuhl. Mhm. Hat wohl lautiert, konnte nicht sprechen, hätte es auch niemals lernen können, musste gefüttert werden. Ich denke, das sollte reichen. Ja, Beschreibung. Hatte er auch eine geistige Behinderung? Ja, natürlich. Ja. Klar. Mhm. Aber also so, er hat die Welt sicherlich ganz anders gesehen als unser einer, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber er hat dich schon erkannt als langjährige Begleiterin der Familie. Ja, ich denke, also ich weiß es nicht genau, aber ich denke, er wird mich so abgespeichert haben als die immer singt. Weil ich... Jetzt warst du am Sterbebett. Ja. Wahrscheinlich mit den Eltern und mit der Mutter zusammen. Ja, genau. Mit der Mutter und den Eltern und der, sag ich mal, Vize-Oma. Ist er zu Hause im Kreis der Familie gestorben? Nein, leider nicht. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, weil er hohes Fieber bekam morgens. Und dort sind die Eltern natürlich dann gleich mit ihm ins Kinderkrankenhaus gefahren. Die Ärzte haben alles versucht, das Fieber zu senken mit Medikamenten, was ihnen aber nicht gelungen ist. Und das Fieber stieg weiter an. Und sie konnten nichts machen und er ist dann quasi in den Armen seiner Eltern gestorben. Und du saßt daneben? Nein, ich war überhaupt nicht dabei. Ich war ganz woanders. Ach so, ich dachte, das war... Nein, beim Sterben selber war ich nicht mit dabei. Ich war nur abends dann im Kinderhospiz, wo er dann hingebracht wurde, schon im toten Zustand, wo sich die Eltern dann weiter von ihm verabschieden konnten oder einfach bei ihm waren. Und habe die sozusagen abgelöst. Also sie sind spät abends dort geblieben. Du hast, was man so früher sagte, Totenwache mitgehalten. Ja, genau. Wie hast du das erlebt? Also für mich war das ein sehr intensiver Moment. Also erstmal, weil er im Kinderhospiz lag, lag er sehr, sehr angenehm. Also oder in einem netten Raum, sag ich mal. Also man hat ihn von der Klinik, um es nochmal klarzustellen, er ist in der Klinik verstorben und man hat ihn dann in das Kinderhospiz transportiert. Richtig. Lag das in der Nähe der Klinik? Ja, war nicht so weit weg. Ja, und die Möglichkeit bestand, dass das so... Ja, das haben sie den Eltern angeboten. Mhm. Erzähl mal weiter, er lag in einem gut hergerichteten Raum. Ja, es waren zwei Kerzen angezündet. Lag er auf einem Bett? Er lag auf einem Bett. So in der Haltung, in der man ihn kennt sozusagen, also verkrampft, sage ich jetzt mal, um das so zu erklären für Außenstehende. Ja, er hatte die Augen geöffnet und die Eltern sagten, die öffneten sich immer weiter, während sie bei ihm am Totenbett gesessen haben. Und ich bin dann dazugekommen. Ja. Als die Eltern schon eigentlich immer sagten, oder der Vater zumindest, hat immer darauf gedrängt, komm, wir gehen jetzt, du musst an dich denken. Der hat nämlich noch eine kleine Schwester, die ist gerade 9 Monate alt, oder knapp, und die ist gesund. Und da die Eltern jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten sind, die haben recht spät die beiden Kinder bekommen, war das auch... Wollten die nach Hause und sich um das Kind kümmern, oder? Richtig, richtig. Na, das Kind war mit dabei. Also so. Die kleine Schwester war mit dabei. Die lag da friedlich im Kinderwagen und schlief. Sind denn dann die Eltern gegangen und du bist alleine geblieben mit dem, dem toten Kind? Ja. Wie lange warst du mit dem toten Jungen allein im Zimmer? Ich sag mal so 3/4 Stunde vielleicht. Wie hast du das empfunden? Ja, es war ein sehr intensiver Moment. Ich hatte meine Gitarre mitgenommen und habe dann, nachdem die Eltern gegangen sind, angefangen, Lieder zu singen, die ich mit ihm verbinde und auch ein bisschen improvisiert. Was für Lieder waren das so in erster Linie? Weißt du, wie viele Sternlein stehen zum Beispiel? Das haben die Eltern immer sehr gerne mit ihnen gesungen oder abends zum Einschlafen. Da konnte ich natürlich den Text jetzt nicht komplett. Dann habe ich mir irgendwas ausgedacht. Ja. Hast du die ganze Zeit Musik gemacht, während du dort warst? Nein. Ich habe am Anfang einfach erstmal bei ihm gesessen, ihn weiter sozusagen warm gehalten, wie das die Eltern auch gemacht hatten, weil sie mich darum gebeten haben. Was heißt warm gehalten? Also sie haben immer wieder die Hand gehalten oder das Gesicht gestreichelt oder die Wange. Und das hast du auch gehalten, gemacht. Das habe ich auch gemacht. Genau. War dir das im ersten, hattest du eine Hemmung am Anfang, das tote Kind anzufassen? Nein, gar nicht. Das hat auch eine gewisse Vorgeschichte. Ich habe meine Mutter relativ früh verloren, da war ich 21. Mhm. Die habe ich nur ich habe mich quasi von ihr verabschiedet, indem ich ins Studium gefahren bin sozusagen. Mhm. Und die habe ich dann nur noch im toten Zustand gesehen und die habe ich natürlich auch angefasst, also aufgebahrt im Sarg. Und ja, das war so meine erste Erfahrung mit einem toten Menschen. Ja, da war die Hemmung schon etwas kleiner. Ja, genau. Und mein Vater habe ich letztes Jahr im Sommer, am Ende des Sommers, in den Tod verabschiedet, begleitet und ihn eben auch nochmal aufgebahrt, länger besucht, sag ich jetzt mal. Mhm. Und das war eben auch ein sehr intensiver Moment. Hast du mit dem Jungen auch gesprochen? Ja. Darf ich dich fragen, was du ihm gesagt hast, oder ist das zu intim? Das weiß ich nicht so richtig. Also ja, ich habe ihn sozusagen gefragt, was machst du für Sachen, warum stirbst du schon so früh? Warum gerade heute? Weil der Tag eben auch ein Kuddelmuddel war. Ich musste relativ viel weinen an dem Tag, aber eher aus Rührung immer mal wieder nachmittags. Hat eine andere lange Geschichte, müsste ich aber jetzt nicht erzählen. Dann hast du die Nachricht auch noch bekommen, dass der Junge gestorben ist. Ja, genau, von seiner Oma. Du hast ihn wahrscheinlich sein ganzes Leben begleitet durch die Freundschaft zu der Mutter. Richtig, ja. An was ist er eigentlich letztendlich dann verstorben? Ja, die Ärzte sagen Herzversagen, oder das haben jedenfalls die Eltern mir gesagt. Nun ist das ja für jeden Menschen eine schon was Existenzielles, an einem Totenbett zu sitzen und Abschied zu nehmen von einem Toten. Das ist etwas ganz tief Emotionales und Bewegendes. Das stimmt, ja. Kannst du sagen, welche Wirkung diese Dreiviertelstunde auf dein Leben und auf deine Person genommen hat? Also einerseits macht mich das natürlich sehr traurig. Andererseits gibt es aber auch ganz viel Kraft. Wie meinst du das mit der Kraft? Also ich sehe das so, dass die Eltern natürlich jetzt, so schade das ist, dass die kleine Schwester sozusagen ihren großen Bruder nicht bewusst erleben konnte, macht aber den Weg frei für sie und ihr Aufwachsen ganz normal, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu begleiten. Hat dieser Tod auch in gewisser Weise etwas Erlösendes? Ja, genau. Für ihn? Für ihn als auch für seine Eltern, Aber er gibt ihnen auch ganz viel Kraft. Das haben sie mir jedenfalls, oder hat mir der Vater ganz deutlich an seinem Totenbett gesagt. Und er sagte auch, dass das der erste Tote wäre, den er jetzt gesehen hätte in seinen über 50 Jahren Lebensjahren. Dann bist du... Nach dieser Dreiviertelstunde hast du dich dann aus diesem Zimmer von ihm verabschiedet. Ja. Da hast du ihn alleine gelassen in dem Zimmer. Ja. Ja, irgendwann musste ich ja auch mal. Irgendwann muss man gehen, natürlich. Ja. Wie hast du dich dann endgültig von ihm verabschiedet? Ich habe ihn nochmal gestreichelt über die Wange, habe meine Gitarre eingepackt und habe gesagt, geh in Frieden. Ich finde das sehr rührend, Birte, was du erzählst. Ich finde auch ganz toll, dass du das gemacht hast. Ich finde auch toll, dass du da gesungen hast. Ich habe das richtig vor Augen, das Bild. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja, meine Art, damit umzugehen, denke ich mal. Oder das am besten zu verarbeiten. Ja. direkt. Ja, und wir alle wissen nicht, was mit einem gerade Verstorbenen los ist. Vielleicht hat irgendwas das noch bemerkt und es hat ihm Freude bereitet. Genau, also ich glaube auch daran, dass die Seele quasi noch da ist. Also allein schon durch diese Erfahrung, als ich am Totenbett meines Vaters gesessen habe oder beziehungsweise sein Sterben begleitet habe. Mhm. Der hatte nämlich einen Herzschrittmacher und starb dann erst viel später, als er schon gegangen war oder bewusstlos war. Ich finde das, wie gesagt, sehr toll, dass du das gemacht hast. Und da wird deine Freundin dir sicher auch auf immer verbunden bleiben. Ja, das wird sie auch so. Aber das wird sie auch so, ja klar. Aber das ist schon toll. Ich finde es toll. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Ja, bitte gerne. Ich wollte dir auch noch ein großes Kompliment machen. Ich höre dich schon seit noch WDR1-Zeiten sozusagen, als du noch die Nachmittagstalkshow hattest und habe auch sehr oft deine Sendung gehört. Mhm. Jetzt inzwischen nicht mehr ganz so oft, aber ich wollte jetzt auch neulich zum Sinn des Lebens anrufen. Mhm. Oder angerufen werden, sagen wir mal so, aber das hat dann ja nicht geklappt. Ja, es waren so viele Anrufer hier, die wir gar nicht zurückrufen konnten. Ja. Liebe Birte, vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch alles Gute. Dankeschön. Dann für die Zukunft in Berlin oder sonst wo. Oder wo, genau. Vielen Dank. Auf Wiederhören, Birte. Danke. Tschüss. 1.37 Uhr haben wir. Und hier ist der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema skrupellos. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich sagen, die auch so selbstkritisch sind, dass sie sagen, ja, ich bin extrem skrupellos oder ich war extrem skrupellos. Ich habe eine schlimme Straftat begangen. Ich habe Menschen sehr ungerecht behandelt, hintergangen, belogen, betrogen. Mit euch möchte ich gerne sprechen, die ihr euch selbst so seht. Und ich möchte natürlich mit der anderen Seite reden, nämlich mit Menschen, die Opfer von skrupellosen Mitmenschen sind oder geworden sind. Habt ihr vielleicht in der Familie einen sehr skrupellosen Menschen? Vielleicht ist euer Partner, eure Partnerin, euer Bruder, euer bester Freund hat sich als skrupellos erwiesen, wie auch immer. Wenn ihr darüber gerne auch mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bitte an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet oder dann auch während unserer Sendung. Das Thema morgen Nacht heißt skrupellos. Heute Freitemennacht. Ich freue mich, begrüßen zu können die Sandra. Und die Sandra ist 44. Guten Morgen, Sandra. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Sandra, guten Morgen. Ich möchte dir auch mal meine Geschichte erzählen. Gerne. Ja, und zwar, ich bin seit 8 Monaten mit einem Marokkaner zusammen. Mhm. Wir haben uns auf einem Fest kennengelernt. Er ist im Asylverfahren. Mhm. Und er hatte vor mir eine andere Dame. Das wusste ich auch, das war ja auch okay. Jedenfalls sind wir zusammengekommen und er hat mich jetzt die ganze Zeit über immer belogen. Er war 2-3 Wochen hier, dann war er wieder weg. Mhm. Das war immer ein Hin und Her mit dieser Frau. Mhm. Ich habe auch schon mal mit dieser Frau Kontakt aufgenommen. Ist das eine deutsche Frau? Bitte? Ist das eine deutsche Frau? Nein, sie kommt aus Russland, aber sie hat Papiere, sie könnte ihn auch heiraten. Mhm. Wir haben eigentlich seit März alles geplant. Und jedes Mal haut er ab. Wir waren beim Standesamt, die Familie, die hat alle Papiere geschickt und er haut jedes Mal ab. Diese Frau hat so eine, ich sag schon, das ist schon fast Macht über ihn. Er war jetzt fast 7 Wochen auch bei mir, alles war wieder total schön. Mhm. Und sie hat alles versucht, um an ihn ranzukommen, sei es über Facebook, bestimmt 10 verschiedene Facebook-Profile. Er hat sie immer geblockt, er hat WhatsApp weggemacht. Und dann ist sie wieder über Freunde, hat sie ihn dann ausfindig gemacht. Mhm. Und er ist und er dann ist weich geworden. Er ist seit Mittwoch ist er schon wieder verschwunden. Das ist jetzt das 6. Mal. Ah, das 6. Mal schon. Ich komme nicht raus. Ich weiß, ich kann auch mit niemandem darüber reden. Das ist mein Problem. Jeder Sandra. Sagt mir natürlich, weg mit ihm. Und dann habe ich jetzt vor 3 Monaten, ich weiß da, du hältst da gar nichts von, aber ich war da mal abends so nervös und habe da mal mir die Karten legen lassen. Mhm. Und ich bin da auch wirklich wie eine Sucht langsam reingefallen. Ich habe jetzt von Mittwoch an, ich meine, ich habe es noch unter Kontrolle, aber ich würde am liebsten jede Stunde, so habe ich das Gefühl, was macht er, was tut er, dass jeder erzählt hier natürlich was anderes. Achso, ich wollte gerade sagen, was sagen die Kartenleger denn, was er macht? Der kommt wieder und dass er bei der Frau ist. Oder er kommt nicht wieder. In 2 Wochen, in 4 Wochen, bis jetzt ist er natürlich auch, er ist bis jetzt immer wieder gekommen, aber nicht nur das Finanzielle, das ist halt einfach, ich habe da wirklich Angst, dass ich da reinrutsche, wie in so eine Sucht. Ja, Moment, da sind jetzt ganz viele Themen. Die Kartenlegerei, dieser Mann und die damit verbundenen Komplikationen, kannst du ihn denn irgendwie erreichen? Ich kann ihn nicht erreichen. Ich habe ihn am Mittwoch, habe ich ihn nochmal angerufen, dann war das Handy aus und das macht er jedes Mal. Das kann auch sein, dass er sich jetzt irgendwie wieder eine neue Nummer holt oder er geht gar nicht dran. Und das ist halt einfach, das ist immer so. Seine Familie aus Marokko, die schreiben mir, die sind total entsetzt, die mögen mich auch total und reden wir mal grundsätzlich zunächst. Hm? Zunächst bin ich erstmal erschrocken, du hast ihn vor 8 Monaten kennengelernt, dass du jetzt schon heiraten willst. Ja, denn, ich weiß. Ne, du weißt, was ich jetzt sagen werde. Natürlich, ich weiß, was du meinst. Es riecht ja geradezu danach, dass du da instrumentalisiert wirst. Mhm. So. Auf einer Seite ist es auch schon gut, sie hatten das auch schon vorgehabt. Auf einer Seite ist es auch gut, dass er immer wieder weggelaufen ist. Und das ist ja nun der beste Beweis, dass das offensichtlich kein guter Typ für dich ist. Zumindest schon mal überhaupt nicht zum Heiraten in der nächsten Zeit, sagen wir so. Mhm. Und wenn er jetzt schon 6-mal wieder abgehauen ist von dir, dann was willst du denn mit dem? Gar nichts. Ja, genau, das finde ich auch gar nichts. Und komm da einfach nicht raus. Und die Kartenlegerei frisst dir nur das Geld weg. Richtig. Was zahlst du denn pro Kartenlegen? Ja, das ist unterschiedlich, 1 Euro oder so. Ein Euro nur? 1,50, das ist je nachdem, die haben hier unterschiedliche Preise. Von 1 Euro bis 3 Euro geht das los. Wie? Je nachdem, was man da für den Berater sprechen möchte. Achso, du machst das am Telefon? Ja, ja. Achso, genau. Dann kostet das 1 Euro pro Einheit oder pro Minute oder wie? Pro Minute, ab 1 Euro geht es dann los. Und das heißt, wie viele Minuten redest du dann in der Regel mit denen? Also 10 Minuten. 15 Minuten. Lass es sein, das ist alles Geldschneiderei. Kann man mal ausprobieren, aber dann muss es auch gut sein. Genau. Es ist alles Quatsch. Wer damit Geld verdient, ich sag's ja immer wieder, ich glaube, dass es Menschen gibt, die übernatürliche Fähigkeiten haben. Ja, aber wenn die damit anfangen, groß Kohle zu machen, bin ich raus aus der Nummer. Ich bin raus. Natürlich, so, das ist das eine. Aber du musst auch raus aus der Nummer sein mit dem Typ. Ja. Und das ist mein Problem. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann dir das auch sagen. Ich habe irgendwie so das Gefühl auch, das ist auch ein bisschen Sex irgendwie. Weil das habe ich vorher auch noch nie gehabt. Er ist 12 Jahre jünger als ich, muss ich dazu sagen. Mhm. Und so den Sex, den wir haben, ich hatte das vorher nie. Das kann ich nicht. Ich glaube, auch das ist irgendwie... Ja, natürlich. Das ist natürlich ein extremer Anziehungspunkt. Ich weiß nicht, aber ich weiß auch nicht, was die Frau immer von ihm will. Heiraten will sie ihn nie. Jetzt lässt sie ihn wieder 2-3 Wochen... Ist egal. Die Frau ist unwichtig. Wichtig ist, was mit dir los ist, Sandra. Ja. Und wie du dich fühlst. Und vor allen Dingen, was er für ein Typ ist. Diese Frau spielt, finde ich, erstmal keine große Rolle. Mhm. Entscheidend ist, wie er sich verhält. Ja. Auch sehr wenn schlecht. Auch wenn du jedes Mal heftig, ist alles wieder super toll. Ja, natürlich. Und der wickelt sich ein, der weiß genau, dass er dich mit dem Sex kriegen kann. Und dann schwebst du in den rosaroten Glückshimmel, wenn ihr schönen Sex habt miteinander. Ja, ob das jetzt nur Sex ist, weiß ich nicht. Naja, aber das ist ein großer Anfang. Wir verstehen uns sehr gut. Wie in allen Sachen. Ne? Jetzt der Ramadan hat ja begonnen. Mhm. Und ich habe ihn dann auch sehr verwöhnt. Er darf ja erst abends um 10 Uhr. Es ist ja dieses Jahr sehr spät hier. Du hast ihn verwöhnt? Ja, ich habe schön gekocht. Natürlich. Ich habe marokkanische Küche und halt ganz schön gelernt. Internet, mit der Schwester ein bisschen Kontakt. Mhm. Also sie lebt in Italien. Ja, wie sprichst du denn mit ihm? In welcher Sprache? Deutsch. Er hat sehr schnell Deutsch gelernt, am Anfang Englisch und Französisch natürlich. Mhm. Aber ich muss sagen, er ist seit Mai letzten Jahres hier und im September haben wir uns kennengelernt. Er hat sehr gut gelernt. Droht ihm denn die Abschiebung? Das Asylverfahren ist schon weg. Er hat jetzt nur noch Duldungen. Er hat jetzt die dritte Duldung bekommen. Ja. Er war ja jetzt auch noch beim Anwalt. Wir waren vor 3 Monaten schon. Und da hat der Anwalt gesagt, ich bin sein Aufenthalt. Irgendwann ist hier Feierabend. Er kann natürlich nach Italien wieder gehen, zu seiner Schwester. Und das heißt, dann droht er mir halt immer damit. Ich gehe dann nach Italien. Ich sage, dann musst du gehen. Mhm. Ja, und das ist ganz schlimm. Aber bis jetzt, es geht einfach nicht weiter. Man kommt von vorne bis hinten. Es passiert gar nichts. Er hat immer noch keinen Pass gemacht, ohne Pass natürlich keine Heirat. Mhm. Als er geflüchtet ist, als er von Marokko nach Italien gekommen ist, hat er den Pass ins Meer geschmissen, weil man hat ihm das gesagt vor Lampedusa. Seinen marokkanischen Pass? Genau, mhm. Vor Lampedusa schmeißt er den Pass weg, sonst schicken die dich sofort zurück. Mhm. Natürlich ist das nicht der Fall gewesen, aber er hat das den anderen geglaubt. Mhm. Es gibt keinen Pass, ja. Und das heißt, er müsste erstmal seinen marokkanischen Pass besorgen wieder? Ganz genau. Aber so weit wollen wir gar nicht reden. Gar keine Heirat möglich. Ja, so weit wollen wir. Du sollst den auch gar nicht heiraten. Mhm. Punkt. Ende der Debatte. Ja. Ja, wirklich. Ohne Vertrauen. Ich habe ja eh gar kein Vertrauen. Nein, also das ist das Allerwichtigste, was man überhaupt haben muss. Ja. Selbst als Geliebten, finde ich, solltest du ihn dir aus dem Kopf schlagen. Geschweige denn als Ehemann. Ich weiß das selber auch. Das kann man mir absolut nicht. Ich komme aber nicht raus aus dieser Geschichte. Kämpfen dagegen. Mhm. Kämpfen. Ja, nur ich weiß halt nicht wie. Ich kann ihn jetzt vielleicht, es ist auch schon gewesen, da war ich so stark, so Feierabend. Und da ist er mir wieder begegnet. Dann ist er mir in der Stadt, ich war einkaufen, auf einmal stand er da. Ja, dann muss man so stark sein und muss sagen, hallo, und man geht dann weiter. Dann ist das wirklich so gewesen. Und da habe ich wirklich mal hier an Köln gedacht, vor 3 Monaten. Dann habe ich nur zu ihm gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, ich schreie ganz laut. Mhm. Da wollte der mich so umarmen, richtig umarmen. Ich komme mit dir, ich komme mit dir, ich komme mit dir. Mhm. Da habe ich wirklich gedacht, und das war in einem Geschäft war das, da hat keiner was gesagt. Da hat keiner irgendwas gesagt. Ich habe da so laut geschrien und... Wie? Im Geschäft hat dir keiner geholfen? Ja, draußen war das. Das war also nicht im Geschäft, das war vor dem Geschäft. Da waren viele Leute. Ganz genau. Und niemand hat gefragt, du meine Frau, du meine Frau, du meine Frau. Ne? Und dann habe ich gesagt, hör auf, sonst rufe ich die Polizei. Ich habe das so laut geschrien, die Leute guckten nur. Und dann hat er mich wieder gepackt. Da kam mal keiner. Ich meine, er hat das abgelassen nachher. Finde ich sehr schlimm, was du erzählst. Aber da habe ich wirklich nur so... Finde ich sehr schlimm. Da fehlen mir wirklich die Frauen so in Köln ein. Ne? Ja, genau. Ihr wisst ja, wer es da gefühlt hat. Ja, ja. So, ja. Sandra. Ich meine, er hat nichts mehr gemacht. Er hat dann losgelassen. Aber der war dann, du meine Frau, du bist meine Frau. Ja. Und ich komme zu dir. Am nächsten Tag stand er wieder hier. Dann war ich erstmal wieder hart. Und abends habe ich ihn dann reingelassen. So, und ja, das... so dumm bin ich dann, ne? So, und das darf nicht nochmal passieren. Man kann ja viele Dummheiten machen, aber dann muss man beim nächsten Mal muss man sich darum bemühen, das Kluge zu machen. Ja. Ich drücke dir die Daumen, Sandra. Steht, dass der jetzt irgendwie jetzt heute Abend seinen Bruder sucht ihn aus Marokko. Der hat mir auch wieder eine Sprachnachricht. Scheinbar hat er sich da auch wieder nicht gemeldet. Der ist halt kümmert dich doch gar nicht mehr um die ganze Sache. Alles. Ja, das ist das auch. Aber du darfst dich gar nicht mehr da hineinbegeben. Hm. Ich meine, der Familie ist das auch total unangenehm, aber die können ihn ja nichts dafür, die Leute. Der Bruder, die Schwester, ich habe das auch schon öfter mitbekommen. Mhm. Und dass der dann auf einmal taucht, der wieder hier auf dann. Liebe und Sandra, sie mögen mich natürlich ich glaube, wir haben alles besprochen. Ja. Du musst hart sein. Ich muss einfach hart sein. Und ich drücke dir die Daumen dafür. Ja. Alles Gute. Vielen Dank, Doris. Gerne. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke, Sandra. Deine Zukunft, alles Liebe. Sehr freundlich von dir. Tschüss. Dankeschön, Dorian. Tschüss. Nochmal das Thema kurz zu morgen. Morgen heißt unser Thema skrupellos. Ich möchte mit Menschen sprechen, die von sich aus sagen, ja, ich war skrupellos, bin skrupellos. Ich habe mich sehr mies verhalten dem einen oder anderen gegenüber und ich möchte gerne mit Opfern von skrupellosen Menschen sprechen. Was hat euch ein skrupelloser Mann oder eine skrupellose Frau schon angetan? Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder während der Sendung. Hier ist Selaton. Ja, hallo. Wie man es schreibt. Genau, ich grüße dich, hallo. Ich grüße dich auch, Selaton. Weswegen rufst du an? Ja, und folgendes, ich habe ein Problem. Sozusagen, ich bin zurzeit also hin und her. Ich werde erpresst. Du wirst erpresst? Ja. Von wem? Ja, also vom Mädchen. Warum? Ja, ich bin leider Vater schon von 2 Kindern, aber auch eine Frau, mit der ich lebe. Und ich bin auch mit einer anderen zusammen. Und mit der möchte ich gar nicht mehr weiter. Was? Du hast eine Frau? Du hast Ja, genau. Ich habe eine Frau. Und ich Kind? Ich habe auch 2 Kinder. Zwei Kinder, genau. Und, ja, und das andere habe ich nicht verstanden gerade. Und es gibt noch eine, mit der ich seit 3,5 Monaten oder so ungefähr zusammen bin. Ganz geheim. Genau, richtig. Warum bist du mit der seit 3,5 Monaten zusammen? Ja, es war ja so eine Sache, ich war bei meiner Oma in Spanien, in Rose war das. Und ja, und da war ja halt auch so, da gibt es ja auch so eine, so also mehr und wo wir hin, also ein bisschen Party, sind wir verfeiern bin ich hingegangen, hab mir ein Apartment genommen. Ja, und da war zufälligerweise, waren da so eine Gruppe. Und da hast du sie kennengelernt? Genau. Ist das eine Deutsche oder eine Spanierin? Also, nee, sie ist eine Türkin. Eine Türkin, okay. Richtig, ja. Und lebt in Spanien, die Türkin? Nee, sie war auch nur in Urlaub. Ach, sie war in Urlaub in Spanien und lebt in Deutschland? Und genau sogar in meiner Nähe. Bitte, genau so? In meiner Stadt. Also. In deiner Stadt, okay. Genau, ja. Was für ein Zufall. Ja, ein richtiger Zufall, ja. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe eine Arschkarte sozusagen. Und sie erpresst mich. Also ich habe zu ihr gesagt, ich habe ihr vor circa einem Monat gesagt, die Sache sieht so aus, ich habe eine Frau, ich habe Kinder. Ich entschuldige mich für die Sache, was ich gemacht habe. Ich weiß, es war scheiße und so. Ja, und ach, du hast ihr das gar nicht, dieser Geliebten, hast das nicht am Anfang gesagt, dass du verheiratet bist? Nein, das habe ich nicht gesagt. Verstehe. Ja, und das war ein großer Fehler von mir. Allerdings. Nicht nur der einzige Fehler, aber dazu später. Ja, und jetzt spielen auch meine Kinder eine Rolle, ne? Weil wenn meine Frau das weiß, dann gibt es natürlich jetzt noch ein bisschen Stress und wer weiß, wer will sich trennen und so. Ich will meine Frau nicht verlieren, ne? Wie alt sind deine Kinder? Also meine Tochter ist 5, meine andere ist 2. Ja. So, wie erpresst diese andere Frau dich denn jetzt? Sie sagt, was sagt sie? Was sollst du tun? Ja, sie sagt zu mir, ja, entscheide dich jetzt. Ich habe zu ihr gesagt, ja, ich entscheide mich. Also ich will meine Frau und meine Kinder, ne? Sie sagt, ja, und was soll ich jetzt mit meinen Gefühlen machen? Wie soll ich jetzt gehen? Ich will dich haben. Warum hast du mich verarscht und hin und her? Ich will dir dein Leben zur Hölle machen. Das will sie? Genau. Das heißt, wenn du dich jetzt wirklich für deine Frau entscheidest, dann will sie der Frau Bescheid geben? Genau. Oh weia, da hast du dich aber reingeritten. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was machen soll. Sag mir mal, warum hast du dich auf sowas eingelassen in Spanien, wo du Frau und Kinder zu Hause hast? Ja, es war auch nicht so. Also ich bin ehrlich gesagt auch zu meiner Oma gegangen, also geflogen. Und dann bin ich halt mal raus nachts gegangen und bin in so eine Bar reingegangen, ja, und dann ein bisschen getrunken. Und wie das dann so passiert. Genau, ja. Und dann... Genau, und jetzt ist alles Katastrophe. Und das, ich weiß nicht, und sie sagt jeden Moment, sagt sie mir, ich will kommen, dies, das, und dann sage ich zu ihr, nein, Schatz, ich sag dazu, ich werde mich bald trennen, also für meine Frau sage ich immer zu der Türkin, ja, und, ja. Bist du denn in diese neue Frau auch ein bisschen verliebt? Ja, was heißt verliebt? Also ich weiß noch. Du findest sie auch ganz gut und auch genau, sexy. Genau, ja, ich weiß nicht. Wenn ich ehrlich bin, also. Wenn du ehrlich bist, hättest du am liebsten beide nebenher laufen. Na, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht. Also ich mag sie. Ich mag sie gerne. Ich hab sie gerne, wirklich. Wie ist denn das Empfinden zu deiner Frau? Ich zu meiner Frau? Also ich liebe meine Frau über alles, das ist die Mutter von meinen Kindern und ich will sie nie im Leben verlieren. Mensch, da hättest du dich auf sowas nicht einlassen dürfen. Mann, ja, Mann, trotz aller Geilheit unter uns Kerlen darf das nicht passieren. Ja, und das ist jetzt, sagt sie zu mir, du spielst mit meinen Gefühlen und dann spiele ich mit deinem Leben. Ja, und du sagst nee, heute, nee, morgen will ich kommen und dann treffe ich mich immer kurz mit der, ne? Gehe ich extra nachts sogar draußen, muss ich gehen und nicht, dass sie hier reinkommt und irgendwas, weil jetzt ist meine... Weiß die, wo du wohnst? Ja. Ja, die weiß das. Noch eine Frage, damit ich diese Beziehung besser verstehen kann. Mit welcher Frau ist der Sex besser? Ja, mit meiner Frau, ne? Mit der Frau sogar? Ja, natürlich, aber ich weiß nicht, ich mag sie, die Türken, ich mag sie einfach. Und ich habe zu ihr gesagt, wir können Freunde bleiben und so, ne? Ist kein Problem und so, aber... Sie sagt, das geht's nicht, warum machst du nicht am Anfang? Ja, so. Und gab's da keine Freundschaft. Weißt du, was du machen musst? Jetzt halte ich fest. Okay. Halte ich fest. Es gibt nur eine saubere Möglichkeit. Ja. Du musst deiner Frau das beichten. Ihr sagen selber? Ja, du. Wow. Das ist sehr schlimm, ich weiß. Aber das ist die einzige Möglichkeit, um die Erpressung von der Backe zu kriegen, denn dann kann diese Frau dir gar nichts mehr wollen. Mhm. Und es ist immer besser, dass du das beichtest, als wenn sie das über jemanden Fremden erfährt. Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, also ich weiß, meine Frau wird niemals, ich weiß schon jetzt, sie wird auf jeden Fall ihre Sachen packen, ihre Kinder, also unsere Kinder nehmen und sofort bei ihren Eltern gehen. Das wird sie sofort machen. Ne? Das ist, es gibt keine andere Lösung. Was wird deine Frau denn machen, wenn sie das von dieser Geliebten erfährt? Ja, das ist ja das, wo ich jetzt Angst habe. Guck mal, meine Frau ist jetzt zurzeit doch bei ihren Eltern. Ja. Ja, und ich bin jetzt zu Hause und sie schreibt mir Facebook dies. Ich hab schon, also mein Angst, Facebook schon weg. Die Angst hätte ich total an deiner Stelle. Ja, ich habe hier wirklich, auch wenn ich hier mit meiner Frau, also ich kann kaum mit meiner Frau schlafen oder so, weil ich jede Minute Angst habe, nicht, dass es klingelt, nicht, dass es... Ja, genau. Hatten diese Sachen und meine Frau fragt sich selber, ey, was ist mit dir los, sagt sie zu mir und so, ne? Ich sage so, ich weiß nicht, ich bin irgendwie hyperaktiv geworden, keine Ahnung. Was hast du denn, du hast ja jetzt auch schon gegrübelt, was du tun solltest, was denkst du denn, was du machen sollst? Ja, ich weiß nicht, also ich will das auf keinen Fall, dass sie ihr das sagt. Das will ich nicht. So. Aber was gibt's dann für eine andere Möglichkeit, als dass du ihr das sagst? Also ganz ehrlich, ich will nicht meine Kinder und meine Frau verlieren, ne? Natürlich nicht. Aber also ich weiß, ich kenne deine Frau ja nicht, ich weiß nicht, wie die drauf ist. Die wird natürlich extrem sauer sein, zu Recht auch. Ja, okay. Die wird auch vielleicht zunächst mal abhauen, kann ja auch sein. Ja. Aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit wird jeder vernünftig denkende Mensch, vor allen Dingen, wenn sie dich auch sehr liebt, wird sie dir das hoch anrechnen, dass du gebeichtet hast. Dazu gehört ja, da muss man ja Eier in der Hose haben, um selbst dazu zu stehen, weißt du? Ja. Und die Hoffnung hätte ich, dass sie dann irgendwann dir vergibt und sagt, okay, du hast Scheiße gebaut, machen wir alle mal im Leben und ich will zum Vater meiner Kinder zurück. Mhm. Aber ja, das weiß ich alles nicht. Es kann auch sein, dass sie ganz weg ist und ich rede ja, und rede. Also, okay, sagen wir mal so, ich würde ihr das sagen, ne? Ich würde mich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht würde ich mich irgendwo was trinken oder ein paar Bierchen trinken und dann würde ich ihr das sagen, ne? Dass ich mich halt traue zu sagen, ne? Weil so. Aber das Problem ist, also, wo wir in Urlaub schon waren, ne? Sie hat ja Fotos gemacht und sie hat alles diese, weißt du so, und ich habe immer zu ihr gesagt, nicht Fotos machen und sie hat halt auch heimlich Fotos gemacht und sie hat auch heimlich, wo wir in ein Hotel gegangen sind, ne, wo wir das gehabt haben, ne, sie hat da Fotos gemacht und sie hat diese ganze Fotos hat sie. Sie hat erotische Fotos auch? Genau, ja. Ach du Gott, das wird immer schlimmer. Ja, und na gut, aber wenn du deiner Frau wirklich alles beichtest, dann gehört zu der Beichte auch dieses dazu. Das heißt, du musst dieser anderen Frau allen Wind aus dem Segel nehmen. Wenn du ihr sagst, ich habe meiner Frau alles erzählt, du kannst uns all deine Fotos schicken, interessiert uns nicht mehr. Dann hast du sie entmachtet, diese andere Frau. Ja, ich habe eine Frage in mir. Sag mal, ist das, was sie macht, ist das auch ein Straftat wegen der Erpressung? Ja, in gewisser Weise schon. Aber da würde ich jetzt gar nicht anfangen. Ich habe mir schon ehrlich gesagt, auch wenn ich das mal meine Frau jetzt sage und diese ganze Dinge und so, dann ehrlich gesagt, ich mag sie zwar und so, aber ich fühle mich ehrlich gesagt, das ist für mich wichtig. Hast du denn Beweise, dass hat sie dir irgendwas geschrieben? Natürlich. Verwahr mal alles auf und das kann nicht schaden. Facebook, ne? Sie schreibt mir dauernd, ich komme jetzt, ich werde dich zur Lebenshölle machen. Pass auf, wegen der juristischen Sache rufen wir dich jetzt gleich nochmal an. Grundsätzlich habe ich dir jetzt gesagt, was ich meine. Mhm. Du musst handeln, mein Lieber. Die Sendung ist gleich vorbei. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht, Benjamin Vlies. Morgen heißt unser Thema Skrupellos. Ich möchte gerne mit skrupellosen Menschen sprechen, die so viel Traute haben und selbstkritische Einschätzungen, dass sie sagen, ja, ich war oder bin skrupellos und ich möchte mit Opfern von Skrupellosen reden. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Ciao, ciao.